Şu an Radioaktiv Berlin dinlemektesinizdir. Mittwochnachmittag im Corona-Zeitalter begrüße ich euch hier zu einer neuen Ausgabe von Radioaktiv Berlin auf den freien Radios in Berlin und Brandenburg. Mein Name ist Markus. Heute in der Sendung. Heute beschäftigen wir uns mit Covid-19 und Corona wieder aus Perspektive von Gefangenen, ähnlich wie in der letzten Woche. Allerdings haben wir ein paar aktuelle Meldungen. Zum einen von Mumia Abu-Jamal über die Lockdown, also die ISO-Haftbedingungen, Isolationshaftbedingungen im Bundesstaat Pennsylvania und darüber hinaus. Wir haben einen Bericht über eine Twitter-Sturmaktion und Anruftag, Behörden-Anruftag-Aktion, die heute am Mittwoch läuft. Dazu gleich mehr in der Sendung. Ihr könnt euch also aktiv beteiligen und einbringen. Wir haben einen weiteren Beitrag von dem gefangenen Journalisten Mumia Abu-Jamal über das Versagen der Trump-Regierung, dass sie nach trotz monatelanger Vorbereitungszeit jetzt so dermaßen hilflos dastehen in den USA. Und dann machen wir einen Blick zurück vor Corona, als es noch möglich war, sich zu versammeln, als Menschen noch zusammenkamen und real miteinander redeten, zwar auf den Anti-Knast-Tagen im vergangenen Herbst in Berlin. Dort berichteten Leute, die viel Zeit in Chiapas und Mexiko verbracht haben, über Repression, über Folter und über den Widerstand von Gefangenen, Hungerstreikaktionen, die sich 2019 dort zugetragen haben und die sehr, sehr erfolgreich in der Erfüllung ihrer Forderungen waren, aber eben auch die ganze Schärfe und Härte dieser Repression und dieses Unrechts gegen arme Menschen in Mexiko deutlich macht. Das sind heute die Inhalte dieser Sendung. Ich hoffe, es ist interessant und anregend für euch. Dazu ein paar neue Songs, die in den letzten Wochen erschienen sind, die ich sehr hörenswert finde. Ich wünsche euch gute Unterhaltung. The Finger, Bodycorn von ihrem neuen Album Carnivore über die scheinbar nie enden wollende tödliche Polizeigewalt in den USA. Yo, P, P-Show, this is Rod Stars. Yeah, this is G1. Together we are Rebel Diaz. And you're listening to Radioactive Berlin. Radioactive Berlin, you already know. Free Amar, free Mumia. Free Mumia, you can lock me up, but I will never be your prisoner. P-Show. So sieht's aus. Wir senden hier auf der 88.4 in Berlin und der 90.7 in Potsdam und Umgebung. Und jetzt kommt der erste von zwei Beiträgen des gefangenen Radiojournalisten Mumia Abu Jamal. Kolumne von Mumia Abu Jamal. COVID-19, weapon of mass incompetence. As of this writing, 10,000 people. In den USA sind bis jetzt schon mehr als 10.000 Menschen nicht allein einer Infektion mit dem Coronavirus, sondern aufgrund der regierungsamtlichen Waffen massiver Inkompetenz, auf Englisch auch Weapons of Mass Incompetence, zum Opfer gefallen. 10.000! Und wenn ich mich nicht irre, ist die internationale Welle dieser Krankheit, die unter dem Begriff Covid-19 bekannt ist, noch lange nicht vorbei. Das Coronavirus verbreitet sich gegenwärtig nicht langsamer, sondern nimmt im Gegenteil gerade erst richtig Fahrt auf. Was wir in der ersten Woche in den Medien über die Pandemie erfahren haben, war größtenteils falsch und irreführend. Allerdings hat meine Kritik nichts mit den Sprüchen jener Riesenidioten zu tun, die herumplärrten, die Meldungen über Pandemie seien sogenannter falscher Alarm. Natürlich sind sie das nicht. Zunächst schien es so, als befiele dieses Virus alle Menschen auf gleiche Weise. Dann hieß es, dass vor allem ältere Menschen gefährdet seien. Inzwischen wissen wir es besser. Junge Menschen, auch Kinder und sogar Säuglinge sind dieser Krankheit erlegen. Auch sehr Alte können überleben. In Italien war eine alte Frau mit dem Virus infiziert. Sie hatte die typischen Symptome, erholte sich aber bald wieder von der Infektion. Sie war 102 Jahre alt. Daran zeigt sich, dass sich Viren wie lebende Organismen verhalten und wie alle Lebewesen können sie uns mit dem, was sie bewirken, überraschen. Die US-Regierung hatte Monate Zeit, sich auf die zu erwartende Pandemie des Coronavirus vorzubereiten. Doch US-Präsident Donald Trump und sein Kabinett nahmen die Sache auf die leichte Schulter. Die schnelle Steigerung der Sterberate auf bis zu 1.000 und inzwischen über 2.000 Tote pro Tag in den USA beweist, dass diese Pandemie kein sogenannter Schwindel, sondern eine wirklich todernste Sache ist. Es ist sicher, dass wir noch Schlimmeres erleben werden. From imprisoned nation, this is Mumia Abu Jamal. Soweit diese Kolumne von Mumia Abu Jamal. Sie erschien im Original am 6. April 2020 auf prisonradio.org unter dem Titel Covid-19, Weapons of Mass Incompetence und in deutscher Übersetzung von Jürgen Heiser am 11. April 2020 in der Tageszeitung Junge Welt. Die Junge Welt und Jürgen Heiser haben eine Anmerkung zu dieser Kolumne geschrieben, die ich ebenfalls vorlesen werde. In den Zeiten der Pandemie arbeitet Mumia Abu Jamal derzeit unter erschwerten Bedingungen. Seine Kolumnen können daher bis auf Weiteres nicht regelmäßig erscheinen. Es sei das Wichtigste, Zitat, die Gefängnisse zu räumen, sagte Noel Hanrahan von Prison Radio in San Francisco in ihrem jüngsten Rundschreiben. Als Zeugen führte sie Kevin Rashid Johnson an. Er ist in Plainfield, Indiana inhaftiert und schreibt für Prison Radio die Gefahren der Corona-Pandemie für alle Menschen hinter Gittern. Zitat, in den Gefängnissen, in denen viele Menschen zwangsweise auf engstem Raum miteinander eingesperrt sind, kann sich ein Virus wie der Covid-19-Erreger vermehren wie Bakterien in einer Petrischale. Ganz zu schweigen davon, dass Justizbeamte, die nicht getestet werden, für weitere Verbreitung sorgen, wie schon mit dem tödlichen Hepatitis C-Viren geschehen. Hinzu kommt das medizinische Personal, das bekanntermaßen für die erforderliche gesundheitliche Versorgung der Gefangenen nur schlecht ausgebildet ist. In den US-Gefängnissen können Covid-19 jetzt zu einer Pandemie der schlimmsten Art werden, was die Ungerechtigkeit und Unmenschlichkeit der sogenannten Strafjustiz noch verschlimmern würde. Wenn Iran mehr als die Hälfte seiner Gefangenen freilassen kann, was hindert die USA daran, ihre eigenen Gefangenen freizulassen? Fordern wir also, dass sie unsere Leute freilassen, so das Zitat von Kevin Rashid Johnson. These commentaries are recorded by Noel Hanrahan of Prison Radio. Fragen zur Sendung oder Kontakt zum Berliner Free Mumia Bündnis? Schreibt eine E-Mail an free.mumia@gmx.net.

Der gerade gehörte Song von Testament macht wahrscheinlich deutlich, dass diese Sendung mal wieder musikalisch sehr metallastig ist. Ihr neues Album Titans of Creation gibt mir jedenfalls Kraft in diesen Corona-Tagen, die triste Stimmung, die sich manchmal breit macht, zu überleben. Und ich hoffe, ein wenig von der Energie schwappt auch hier durchs Radio über. Wir wenden uns jetzt einer weiteren Kolumne von Mumia Abu-Jamal zu. Die hat er am 10. April aufgenommen, also vor wenigen Tagen. Es gibt noch keine deutschsprachige Übersetzung davon. Deswegen spiele ich die Kolumne, die sich mit den Haftbedingungen in Pennsylvania und den konkreten Auswirkungen auf Gefangene durch die Corona-Pandemie auseinandersetzt. Die spiele ich erst auf Englisch vor und gebe danach eine kurze deutsche Inhaltsangabe dessen, was Mumia da gesagt hat. Kolumne von Mumia Abu-Jamal. Locked up and locked down. For nearly a month now, all prisoners in Pennsylvania state prisons, over 40,000 men and women, have been locked down. What does lockdown mean? When I was on death row, all of us were locked down. As the saying went, 23 and 1, or for 23 hours a day, with 1 hour for out-of-cell exercise in a cage. After over a decade, it went to 22 and 2. But this lockdown is occasioned by the coronavirus. So meals in the chow hall, visits with family and friends, religious services, classes, prison jobs, all are offline. In the rare occasion a prisoner leaves the cell, he or she wears a paper or cloth face mask. Several states, like New Jersey, for example, has followed suit. And then there are county prisons, where the sheer overcrowding leads to chaos. In Philadelphia county prisons, an estimated 18 people, prisoners, have the virus. Then comes Cook County, Illinois, where over 400 men have tested positive for COVID-19. That's a county joint. For some men and women, being in prison, in county jails, isn't just something that resembles death row. For them, it will be a new death row. For that jail, cell, will be the place they die. Mass incarceration is so much a part of American life that the opposite idea, decarceration, begins to sound crazy. But the truth is, it wasn't always this way. This scourge is the product of neoliberal politics. And if neoliberalism caused this problem, how can it ever solve the problem? From Imprisoned Nation, this is Mumia Abu. These commentaries are recorded by Noel Hanrahan of Prison Radio. Zu der gerade gehörten Kolumne von Mumia Abu-Jamal, die am 10. April auf prisonradio.org veröffentlicht wurde, gibt es noch keine deutsche Übersetzung. Deswegen werde ich kurz versuchen, die wesentlichen Sachen, die Mumia hier gesagt hat, nochmal auf Deutsch wiederzugeben. Er hat gesagt, dass viele Menschen in den Gefängnissen Pennsylvanias, also dem Bundesstaat, in dem der inhaftiert ist, im Augenblick 23-stündigen Einschluss haben und eine Stunde am Tag für alles andere, was außerhalb der Zelle stattfindet, sei es Waschen oder Kontakte, Sport und so weiter, Kontakte mit Angehörigen oder Rechtsanwälten oder wie auch immer, obwohl das sehr eingeschränkt ist. Er meinte, viel schlimmer ist die Situation jedoch in den sogenannten Niedersicherheitsstufigen County Jails, denn dort sind viele Menschen auf engstem Raum in Überfüllung eingeschlossen. Sie haben keine Möglichkeit, Distanz zu wahren. Er hat einige Beispiele genannt von einem Gefängnis aus Pennsylvania, in dem 18 Gefangene nachweislich inhaftiert sind, von einem anderen aus Illinois, in dem nachweislich 400 Gefangene in so einer Art von Gefängnis mit Covid-19 infiziert sind. Und er hat gesagt, für diese Leute, die vergleichsweise harmlose Haftstrafen haben, wird diese Haft nicht nur zum Todestrakt, sondern zu dem Platz, an dem sie höchstwahrscheinlich sterben werden. Und dieser Wahnsinn der Massenhaftierung, der mutet in der amerikanischen Gesellschaft als so alltäglich an, dass viele denken, das sei ein amerikanisches Grundprinzip, aber erinnert daran, dass das nicht immer so war, sondern dass das diese Masseninhaftierung eine Auswirkung des Neoliberalismus ist, der seit Mitte der 1970er Jahre sich in der US-Gesellschaft als bestimmende Wirtschaftsform etabliert hat. Und er sagt, wenn der Neoliberalismus diese Probleme schafft und keinerlei Antworten darauf hat, dann ist es auch illusorisch zu erwarten, dass er jetzt irgendwelche Lösungen parat halten würde. Was er als Alternative vorschlägt, lässt er offen, aber das ist natürlich der Fantasie aller Hörerinnen und Hörer selbst überlassen. Fragen zur Sendung oder Kontakt zum Berliner Free Mumia Bündnis? Schreibt eine E-Mail an free.mumia@gmx.net. Unverkennbar Heaven Shall Burn von ihrem neuen Album Of Truth and Sacrifice hörtet ihr den Song My Heart and the Ocean. Wunderbare Platte, wie ich finde. In den Covid-19-Zeiten gibt es natürlich massive Probleme für Gefangene, denn Social Distancing ist in Knästen nicht möglich. Wir haben vor 2 Wochen schon eine Schwerpunktsendung dazu gemacht. Es gibt jetzt weitere Informationen. Wir haben ja heute auch schon von Mumia Abu-Jamal einiges dazu gehört. Und während ihr diese Sendung hört, also heute am Mittwoch, gibt es einen sogenannten Twitter-Storm und auch Call-In-Day in den USA. Es geht darum, vor dem Beispiel von Mumia Abu-Jamal und anderen gerade älteren Gefangenen, die sehr gefährdet sind durch diese Pandemie, diese halt zu unterstützen und ihre Freilassung zu fordern. Es ist ein Unding, dass so viele Gefangene nach wie vor in den USA festgehalten werden. Insgesamt sind nicht mal 2% der Gefangenen freigelassen worden. Das ist ein geradezu schlechter Witz. Es gibt Beispiele aus anderen Ländern, wo deutlich mehr Gefangene freigelassen wurden. Und in den USA besteht ja auch eine Masseninhaftierung. Also kein Land der Welt inhaftiert so viele Menschen wie dieses sogenannte Land der Freien. Heute jedenfalls, am Mittwoch, findet ein Twitter-Sturm und auch Call-In-Day statt. Das bedeutet, es werden Anrufe gemacht oder auch Tweets an Behörden, die zuständig sind für die Masseninhaftierung in Pennsylvania. Das ist der US-Bundesstaat, in dem Mumia Abu-Jamal festgehalten wird. Es gibt eine Internetseite, die heißt mobilizationformumia.com. Mobilization wird mit Z geschrieben, also und das vor als Zahl, als 4, mobilizationformumia.com. Und wenn ihr da auf Resources klickt, da ist die ganze Aktion ausführlich erklärt, natürlich in Englisch. Und es gibt auch schon Sample-Tweets. Die könnt ihr mit Copy und Paste, zum Beispiel, falls ihr Twitter nutzt, dort in euren Account einfügen und dann abschicken. Ihr könnt das Ganze natürlich auch an Freunde und Bekannte weiterleiten, sodass mehr Leute an dieser Aktion teilnehmen. Es ist einfach ein Aktionstag, um darauf aufmerksam zu machen, dass Corona, Covid-19 in Gefängnissen, die Leute extrem gefährdet und dass gerade die älteren Gefangenen sofort freigelassen werden müssen. Eigentlich aber natürlich alle Gefangenen. Also schaut euch das im Internet vielleicht mal an, während ihr das hier hört. mobilizationformumia.com und dann auf Resources klicken und da findet ihr das dann alles. Ihr hört Radioaktiv Berlin hier auf den freien Radios in Berlin und Brandenburg, in Potsdam auf der 90,7, in Berlin auf der 88,4. Entspannte Melodien am Nachmittag und leicht zu verdauende Themen, das ist das Markenzeichen unserer Sendung. Ahora estás escuchando Radioaktiv Berlin. Und hier ist Radioaktiv mit seinen O-Tönen. O. O. Oh oh. Gleich hören wir eine ca. 20-minütige Aufnahme eines Vortrags, den ein Vertreter von No Estados Todos über Gefangene, über Repression und Rassismus und vor allen Dingen über brutale Haftbedingungen in dem beliebten Urlaubsland Mexiko, was für viele, die dort leben, eher ein Folterstaat ist, gehalten hat. Die Aufnahme entstand auf den Anti-Knast-Tagen 2019 im Oktober letzten Jahres. Die Tonqualität ist leider sehr ärmlich, aber da wir auch ein armes Radio sind, passt das ganz gut zu uns. Wer uns unterstützen will mit besseren Aufnahmegeräten, findet auf unserem Blog genug Kontaktmöglichkeiten. Ansonsten möchte ich euch jetzt diesen Vortrag hier in leicht gekürzter Version vorspielen. Im Video hat einmal die Mutter von Juan de la Cruz Ruiz gesprochen. Das ist ein Gefangener, mit dem arbeiten wir schon 2 Jahre lang. Hat davor schon sich das weiter versucht, sich zu organisieren. Zum Beispiel der Fall von Juan. Er wurde vor 12 Jahren festgenommen und mit einer Hausdurchsuchung. Die Bullen sind in sein Haus rein, haben ihn mitgenommen, ohne jegliche Grundlage. Es gab weder einen Haftbefehl noch eine Hausdurchsuchung. War 3 Tage verschwunden, wurde 3 Tage gefoltert. Wenn wir in Mexiko von Folter sprechen, haben wir Folter, wie wir es vielleicht wirklich nicht ausmalen können. Also das sind Foltermethoden, die dann denke ich, irgendwie an CIA-Mess irgendwie. Wir sprechen von Elektroschocks, von Erstickungen, von Schlägen, psychologischer Folter. Immer mit dem Ziel, die Menschen zu brechen. Es kommt die Festnahme, es folgen Tage und Nächte voller Folter. Und am Ende heißt es, wenn du dieses Blatt unterschreibst, kommst du frei. Sie unterschreiben meistens ganz weiße Blätter ohne jeglichen Text. Meist sogar mit verbundenen Augen, während die Bullen noch ihm beim Schreiben helfen. Später wird die Selbstbeschuldigung draufgedruckt. Somit haben sie sich selbst beschuldigt und landen dann in ein Justizsystem, das auf Korruption, Macht und Geld basiert. Erstens, wenn du Geld hast, kommst du nicht in den Knast. Juan hätte auch wahrscheinlich irgendwie 4.000 Euro zahlen können. 4.000 Euro sind in Mexiko 80.000 Pesos. Das ist ein Geld, das hat niemand. Also, und dann kommst du halt in den Knast. Dann musst du deinen Anwalt zahlen, weil die legalen Anwälte dir nichts weiterbringen. Du zahlst deinen Anwalt. Die Familie von Juan hat all ihr Geld, haben ihr Grund verkauft, um irgendwie diese Anwaltskosten zu stemmen, und 12 Jahre später ist er immer noch im Knast. Und es gibt Absurditäten in diesem Justizsystem. Also diese ganzen Fälle sind auf Unregelmäßigkeiten basierend so. Also du kannst per se niemanden einsperren, der gefoltert wurde. Doch der mexikanische Staat sagt einfach, es gibt keine Folter und sitzt am längeren Hebel. Das vielleicht kurz zum Fall von Juan. Aus Arbeitsgruppe arbeiten wir eigentlich derzeit mit 3 verschiedenen Organisationen. Die waren in 3 verschiedenen Gefängnissen, heute wurden 2 Organisationen zusammengelegt ins Gefängnis von San Cristóbal. Die Arbeitsgruppe No Estamos Todos sieht jeden Gefangenen aus politischen Gefangenen, weil wir in Mexiko von einer ganz klaren, ausgeprägten Klassenjustiz sprechen. Das heißt, der weiße Mann wird eh nicht eingesperrt. Juan wurde ausgesucht. Adrian wurde ausgesucht, wegen ihrer Hautfarbe. Die meisten unserer Gefangenen haben zur Zeit ihrer Festnahme nicht mal Spanisch gesprochen, sie haben indigene Sprachen gesprochen. In den Prozessen, in den Verhörungen gab es keine Übersetzer. Was ganz klassisch für die mexikanische Justiz ist und ein ganz klarer Bruch des Gesetzes. Indigene Menschen haben Recht, einen Übersetzer mit ihrer Sprache vor sich zu haben und einen fairen Prozess zu bekommen. Was nicht passiert, das heißt, du sprichst kein Spanisch und bist in einem Verhör und kannst dir einfach selbst nicht helfen. Wir sprechen vom politischen Gefangenen, weil wir sagen, die Leute, die in den Knast kommen, werden aus politischen Gründen in den Knast gebracht. Weil für die armen Menschen in Mexiko es keinen Platz gibt, man sperrt die Armut weg und dort verliert sie sich einfach. Unsere Compañeros oder Mitstreiter in Mexiko haben innerhalb der Knäste angefangen, sich zu politisch organisieren. Das fängt an, dass du dir bewusst wirst vom Rassismus, der ganzen Klassenlogik und auch der Ungerechtigkeit. Sie fangen an, Texte zu lesen, sich weiterzubilden, bis sie dann aus ihrer Entstehungsphase ihre Organisation gründen und ganz klar tagtäglich gegen den Staat kämpfen, gegen die Knäste. Ihre Hauptarbeit besteht darin, anzuprangern, was hinter den Gittern passiert, was die ganze Gesellschaft nicht mitbekommt. In San Cristóbal zum Beispiel haben wir seit vielen Jahren irgendwie das Phänomen, dass sich das Abwasser mit dem Frischwasser misst. Also war eine Forderung, eine Verbesserung der Haftbedingungen, sauberes Wasser zu bekommen. Es ist halt trotzdem halt selten, dass sich Gefangene erheben und sagen, uns reicht's hier und wir bringen unsere Schrift, unsere Wort, unsere Texte nach draußen, weil alle wissen, was das für Repression mit sich bringt. Androhung von Verlegung in Sicherheitsknäste, verprügelt werden von den eigenen Mitgefangenen oder von den Bullen vor Ort. Unsere Compañeros hatten den Mut, sich zu erheben, sich zu organisieren und gegen die ganzen Missstände zu kämpfen. Unsere Arbeit ist eigentlich wirklich das ganz Praktische. Wir sind irgendwie das Sprachrohr. Wir besuchen die Leute und schaffen ihr Wort nach draußen. Veröffentlichen das, machen draußen dann Pressekonferenzen, arbeiten zusammen mit verschiedenen Menschenrechtszentren mit dem Ziel, in legalen Prozessen und auch in politischen Kampagnen die Leute frei zu boxen. Und natürlich auch irgendwie aus Freunde und Familie. Teilweise leben die Menschen, sind Menschen in Knästen, die 8 Stunden von ihrer Familie entfernt sind. Das heißt, du hast kaum die Möglichkeit, sie einfach mal zu besuchen, weil du schon einen Haufen Geld schon reinstecken musst, allein hinzukommen. Und wir reden wirklich halt von, die meisten sind wirklich Kleinbauern und eine Untergeschicht der mexikanischen Gesellschaft. Die mexikanischen Knäste sind voller absurden Fällen, also all die Menschenrechtsverletzungen, aber auch teilweise Absurditäten, die man sich nicht erklären kann. Es gibt eine Geschichte von einem Schriftsteller aus Uruguay, Eduardo Galeano, der erzählt von einem Vater, der am Sonntag seinen Sohn im Gefängnis 5 von San Cristóbal besucht. Der Sohn wird angeklagt, seinen Vater zu ermordet haben. Aber der Vater kommt jeden Sonntag wieder rein und bringt ihm was mit. Und wenn du in den mexikanischen Knast bist, lernst du viele so Absurditäten kennen. Wo die einfach mit einem logischen, also da verlierst du jeden Zusammenhang von Logik. Alle unsere Mitstreiter sind Überlebende von Folter. Ihre Prozesse wurden alle falsch geführt, es gab keine Übersetzer. Es gab keine Haftbefehle, es gab überhaupt keine rechtliche Grundlage für ihre Haftungen. Es gibt kaum Zeugen, es gibt weder Anklage noch Kläger. Es gab ein Delikt und für das Delikt wird ein Sündenbock gesucht. So ein bisschen Brot und Friede, also die Gesellschaft wird zufrieden, weil wieder ein Krimineller geschnappt wurde. Die interessieren sich aber dann auch nicht dafür, wer das war. Deswegen spricht auch die Mutter von Juan immer von ungerecht eingesperrt. Aber gleichzeitig haben wir als Arbeitsgruppe auch den Sichtpunkt, unsere praktische Arbeit heute in dieser Zeit ist, die Leute aus dem Knast rauszuboxen. Aber unsere Utopie ist natürlich eine Welt ohne Knäste. Dann nehmen wir uns ein Beispiel, die zapatistische Bewegung, die Chiapas ganz stark verändert hat. Am 1. Januar 1994 gab es einen gewaffneten Aufstand in Chiapas. Eine indigene Befreiungsbewegung hat sich mit Waffen erhoben. Heute, 25 Jahre danach, haben sie autonome Gerichtssysteme, die von unten agieren, die nicht auf der Bestrafung und der Isolation basieren, sondern vielmehr auf der Lösung von Konflikten. Aber gleichzeitig im Status quo müssen wir natürlich irgendwie gegen das System so irgendwie mit diesen Wörtern wie zu Unrecht eingesperrt die Leute freiboxen. Und gleichzeitig sind diese Fälle so schlecht konstruiert, dass man gerichtlich auch wieder davor gehen kann, was natürlich dann wieder politische Kampagnen benötigt. In den letzten Jahren haben wir verschiedenste Gefangene frei bekommen. Einige wurden auch so freigelassen. In Mexiko gibt es auch diese Freilassung für gute Führung. Doch haben wir auf jeden Fall, also wir arbeiten gerade mit rund 10 Gefangenen in 2 Knästen. Teilweise sind sie seit 15 Jahren eingesperrt. Im Fall von Adrian wurde mit 22 Jahren festgenommen und war 14 Jahre im Gefängnis, ohne verurteilt zu werden. Er hat 14 Jahre auf seinen Prozess gewartet. Die Aussage der mexikanischen Behörden und Richter war, der Prozess ist, die rechtliche Grundlage ist so unregelmäßig, wir können ihn nicht verurteilen. Nach 5 Jahren Gefängnis sagen sie, wir werden den Fall von vorne auflegen. So gesagt, rauben sie ihm diese 5 Jahre, wo er im Knast gesessen ist. 10 Jahre später wieder verurteilt, so 20 Jahre. All das hat unsere Mitstreiter dazu geführt, am 15. März diesen Jahres einen Hungerstreik anzufangen. Hunger nach Gerechtigkeit, nach Würde und der Freiheit. Es ging sowohl um die Verbesserung von den Haftbedingungen, dann sprechen wir von, wir wollen gutes Essen in den Knästen, wir wollen sauberes Wasser, wir wollen was an den Knästen auch innerhalb verändern, um den Status quo ertragbarer zu machen. Dann sprechen wir aber auch von dem Ziel nach Freiheit, also wir wollen eine unabhängige Überprüfung unserer Fälle. Wir wollen, dass die Fälle geprüft werden, auch nach Folter, dass die Menschen, die an der Folter schuldig waren, verurteilt werden. Nicht verurteilt, aber dafür Rechenschaft ziehen müssen. Das Ganze lief 30 Tage, die erste Etappe. Schon zu Beginn ergaben sich Gespräche mit der Regierung des Bundesstaates Chiapas. In diesen Gesprächen nehmen wir als Arbeitsgruppe nicht teil. Wir haben eine ganz klare Linie, dass wir nicht mit den Staat sprechen. Somit sind Menschen aus dem Menschenrechtszentrum Fray Bartolomé de las Casas zusammen mit den Familien immer an den Tisch mit dem Staat gesessen und haben das verhandelt. Wenn die Mutter von Juan sagt, wir wurden ausgelacht, wie die Menschen und Familien vom Staat und deren Funktionäre dort behandelt wurden, war wirklich unter aller Kanone. Da kam wieder Rassismus auf. Da war wieder, ihr seid doch nur Familien von Kriminellen. Also wirklich eine absolute Negation der bestehenden Verhältnisse und der Missstände. Nach 30 Tagen kommt man an den Punkt und sagt, gut, ihr überprüft unsere Fälle in den nächsten 30 Tagen. Dafür werden wir den Hungerstreik unterbrechen und jeden dritten Tag fasten. Also jeden dritten Tag was zu essen zu uns nehmen. Das war leichte Kost, das war mal ein Eintopf. Tortilla, also so ein Maisfladen, es war nicht viel. Hat ihnen auch geholfen, sich wieder ein bisschen aufzubauen und weiter zu planen. Wir waren uns bewusst, dass in diesen 30 Tagen nicht viel passieren wird. Doch haben wir auch nicht, ich meine, in diesem Kampf sind wir irgendwie auf den Staat, an den Staat gebunden. Das ist unsere einzige Möglichkeit, mit dem Staat in einen Dialog zu treten, um die Leute freizuboxen. Wir waren immer der Überzeugung, dass wir nicht vor dem Staat um Entschuldigung bitten. Der Staat muss sich bei den Gefangenen entschuldigen, weil sie haben den Menschen das Leben zerstört, die Familien unter einen unglaublichen Druck gebracht. Nach den 30 Tagen, das war dann am 15. Mai beginnt ein neuer Hungerstreik. In den folgenden Tagen wird ein Gefangener aufgrund von guter Führung freigelassen. Juan Perez Alvarez war 16 Jahre im Knast und wurde nach diesen 16 Jahren gefangen gelassen. Bis heute wissen wir nicht genau, in welchem Zusammenhang das mit dem Hungerstreik spielt. Er war Diabetiker und im Hungerstreik, vielleicht war es das dem Staat auch nicht wert, weil als Diabetiker kannst du ja auch nicht halt mit Honig gut über die Runden kommen. In den Tagen werden auch Abraham und Hermann López Montejo in das Gefängnis von San Cristóbal verlegt, was für uns alle eine Erleichterung war. Die waren in einem Gefängnis, das in der Wüste, in der Küste ist. Das heißt, 6 Stunden Fahrt dorthin. Du hast kaum Zeit mit den Leuten vor Ort. Und die ersten 30 Tage des Hungerstreiks, die waren offiziell nicht in Isolationshaft, aber es war wie Isolationshaft. Sie waren im Keller ohne Tageslicht und hatten eine gewisse Bewegungsfreiheit in ihrer Zelle und auf dem Gang, durften aber keinen Zug besehen. Weil sie meinten, aber wenn Gefangene zurückkommen, dann bringen wir euch ja Essen mit. Somit waren sie die ersten 30 Tage des Hungerstreiks komplett isoliert, nur sie zu zweit. Der zweite Hungerstreik in San Cristóbal wird taktisch anders ausgelegt. Die 4 Gefangenen, also Adrian, Juan aus dem Video, Hermann und Abraham, verlassen ihre Zelle und bauen sich draußen im Gefängnis eine Art Camp auf mit Planen und sind seit diesem Tag, schlafen sie immer noch unter freiem Himmel, ohne eingesperrt zu werden. Es ist ein stetiger Kampf, es kommt immer noch Repression, aber es ist auch ein Gewinn. Adrian hat nach 15 Jahren das erste Mal wieder den Mond gesehen. Konnte sich in die Wiese legen, Sterne sehen. Sachen, die für uns so natürlich sind und unvorstellbar, dass wir das nicht haben. Die 75 Tage waren hart. Der zweite Hungerstreik ging zu Ende mit einer ständigen Fahrt zu Krankenhäusern. An einem Tag wird Juan ins Krankenhaus gebracht, kriegt so viel Infusion, dass er 3 Tage wieder stabil ist und der nächste stürzt ab. Die Leute haben chronische Schäden vom Hungerstreik, besonders Nierenschäden, und haben super viel Gewicht verloren. Wir wissen nicht, wie viel Gewicht sie verloren haben, weil die medizinische Versorgung im Knast existiert. Auf der Waage haben sie in der Früh 2 Kilo zugenommen und am Abend 2 Kilo abgenommen. Das heißt, die Waage funktioniert nicht, die Ärzte sind nicht geschult, es gibt keine Medizin. Was sie immer gemacht haben, die Leute wieder mit Handschellen, wie die Hochkriminellen aus dem Gefängnis ins Krankenhaus führen. Im Gefängnis sitzt du in einem Rollstuhl, kannst dich kaum bewegen und bist wieder angekettet. Die Behandlung der Ärzte im Krankenhaus. Der Blick ist halt dann trotzdem wieder, die denken, die haben da einen Hochkriminellen vor sich. Und so dumm wie die Gesellschaft halt dann wirklich denkt, sind sie halt dann, das ist ein Verbrecher, da muss ich vorsichtig sein. Also das gesellschaftliche Denken in Bezug auf Knast ist ja wirklich noch nicht sehr progressiv. Der Hungerstreik wird beendet und die Gefangenen kommen in verschiedene legale Prozesse, um für ihre Freiheit zu kämpfen. Die einen sind in Widersprüchen gegen ihre Verurteilung, die anderen kommen in ein Entscheidungsorgan des mexikanischen Staates, das aufgrund von organisierten Kämpfen in Knästen geschaffen wurde, um schon Verurteilte, die keine legalen Möglichkeiten mehr haben, ihre Freiheit zu bekommen, nochmal die Fälle zu überprüfen. Das läuft noch heute. Sie sind immer noch am Fasten. Sie essen jeden Tag von 12 bis 19 Uhr nur. Und es war uns allen klar, dass nach dem Hungerstreik die Repression kommt. In Comitán kamen so aufstandsbekämpfende Polizisten, die halt immer in die Gefängnisse kommen, um da Ärger zu machen. In die Zelle unserer Mitstreiter haben das mal geplündert und alles kaputt gehauen. In San Cristóbal wurde dieses Camp immer wieder versucht zu vernichten, zu verhindern. Ihm wurde angedroht, ihr seid in diesen legalen Prozessen, wenn ihr weiter im Camp bleibt, werdet ihr hier nicht rauslassen. Und das Gute ist, dass sie immer noch isoliert sind von den anderen Gefangenen. Sie sind sowohl in Comitán als auch in San Cristóbal bei den medizinischen Einrichtungen. Denn wenn sie in den eigentlichen Knast gehen würden, wäre es stark möglich, dass es auch Überfälle geben würde durch Gefangene. Was sich in der Vergangenheit immer wieder erwiesen hat, die Gefangenen sind trotzdem manipulierbar und werden dann von der Gefängnisleitung aufgebracht, um den ein bisschen zu rächen. Es kämpfen heute immer noch weiter. Es werden immer wieder die Missstände angeprangert. Gerade haben wir den Fall, dass wir in Comitán keine Fäden, kein Stoff zum Arbeiten ins Gefängnis bringen können. Weil die einfach sagen, das geht nicht rein. Das geht aber immer rein, dass das also so Handwerkskunst ist, so was in den Gefängnissen gemacht wird. Einerseits fordert der Staat, um dich auf gute Firmen rauszulassen, dass du gearbeitet hast. Andererseits sagen sie, ich lasse dir deine Arbeitsverträge. Es folgt weiter der Kampf um die Verbesserung der Haftbedingungen. Das ist kein individueller Kampf, das ist ein Kampf im Interesse der ganzen Menschen im Gefängnis. Vom Zentrum Freiheit und Medien Las Casas wurden sie jetzt auch Menschenrechtsverteidiger eingestuft. Weil letztendlich, was sie in den Knästen machen, sind sie ein paar wenigen, die ihre Stimme erheben und für alle kämpfen. Wenn irgendwas passiert, haben sie den Mut, das zu dokumentieren und ans Tageslicht zu bekommen. Und zum Schluss kann man vielleicht noch sagen, das Thema der Solidarität. Also aus der Ferne ist es natürlich dann trotzdem schwer, viel zu machen. Aber wie Doña Mari, die Mutter von Juan, sagt, jeder kleine Akt der Solidarität kann viel helfen. Im Hungerstreik und in unterschiedlichen politischen Kampagnen war das mal, ob man einen Soli-Transfer hat oder wir haben es auch immer so gehandhabt, dass wir irgendwie so ein kleines Poster drucken und man einfach nur ein Foto mit sich selbst und diesem Poster schießt. Infoveranstaltungen, Soli-Partys, also dieser Hungerstreik hat unglaublich viele Ressourcen an Geld geschluckt. Weil wir natürlich auch unglaublich viele Hürden gekommen sind. So. Für die Gerichtsakten, um die Kopie von Gerichtsakten in Mexiko zu erlangen, muss man sich die Kopien bezahlen lassen. Wir sprechen nicht von einer Gerichtsakte, wir sprechen von 20 Gerichtsakten, die zusammen auf zwei Stapeln so hoch wären. Für die Hälfte wollten sie von uns 500 Euro. Und dann stehst du auf einmal da und du musst auf die Kürze 500 Euro organisieren. Sie fordern 500 Euro von einem Mensch, der seine Familie verloren hat, seit 15 Jahren im Knast ist. Und der Knastarbeiter das nicht schaffen will. Und dann ist halt die Hilfe von draußen oder auch von außerhalb gefragt, dass man sich zusammentut, irgendwie eine Soli-Party schmeißt, Geld überweist. Jede Kleinigkeit, also wirklich ob Soli-Foto, ob ein Brief, wenn jemand Spanisch spricht, ein Kind irgendwas malt, ich meine, die Leute freuen sich, die kriegen mehr Mut. Das hilft ihnen irgendwie dann weiterzumachen. Besonders so auch für die Familien. Den Druck, den die Familien auch während dieses Hungerstreiks erlebt haben, war unglaublich. Wir sind teilweise mit ihnen wirklich 3-4 Mal die Woche in die Gefängnisse gefahren. Sie haben ihre Angehörigen in Zuständen gesehen, wirklich die Schwimmer anzusehen. Und immer haben sie weitergemacht. Es ist eine unglaubliche Belastung, die diese Familien seit Jahren mitmachen müssen. Kinder, die ohne ihren Vater aufwachsen, die dann einmal in das Gefängnis fahren, 2 Monate irgendwie ihre Väter sehen. Und gleichzeitig die Mütter, die weiterhin auf dem Land dann für ihre Kinder irgendwie arbeiten müssen und auch noch das Geld ansparen müssen, um mal den Weg ins Gefängnis zu bezahlen. Also jeder kleine Akt der Solidarität hilft uns, lässt die Leute irgendwie weitermachen. Auf unserer Internetseite, die No Estamos Todos heißt, das sind aber halt alles Materialien im Spanischen. Wir haben hier noch ein Fanzine, das heißt weder Honig noch der Staat, was über das Thema der Folter in Mexiko geht. All das sind Zeichnungen der Gefangenen, wie ihre Folter ablief, mit Beschreibungen. Wenn ihr auf Downloads gehen würdet, falls ihr Spanisch sprechen solltet, gibt es dann hier auch nochmal den Flyer in kompletter Version mit Beschreibung der Organisationen und den Fällen. Ihr hörtet einen Beitrag über Repression, über Folter und über Widerstand von Gefangenen, zum Beispiel mit Hungerstreiks und Selbstorganisierung aus dem Urlaubsland Mexiko, einem Folterstaat für viele Indigene und Leute, die nicht viel Geld haben und sich gegen die Willkür des Staates dort wehren müssen. Die Gruppe, die diesen Vortrag organisiert hat auf den Berliner Antiknast-Tagen, heißt No Estamos Todos. Findet ihr im Internet reichlich Social Media als auch ihre Webseite. Da sind viele weitere Materialien, Hintergründe, hauptsächlich in Spanisch zu lesen. Können wir nur empfehlen. Und verbreitet das bitte weiter, wenn ihr das gehört habt und euch das berührt und ihr euch vielleicht mit den Internetangeboten von No Estamos Todos beschäftigt habt. We'll be right back. Eigentlich wollten uns Monument jetzt die Parabel von William Kidd vorsingen, der als Pirat sich den Mächtigen angedient hat und dafür von ihnen gehängt wurde. Aber dazu fehlt uns leider die Zeit, denn die Sendung ist so gut wie zu Ende. Gleich geht's hier weiter mit anderen Sendungen im Freien Radius in Berlin und Brandenburg. Ich möchte mich verabschieden, nicht ohne auf unseren Podcast hingewiesen zu haben. Der heißt radioaktivberlin.nostate.net. In wenigen Stunden wird da ein Podcast dieser Sendung zu hören sein, als natürlich auch viele andere, die wir zuvor gemacht haben. Schaut euch das mal an, verlinkt es gerne weiter, radioaktivberlin.nostate.net. Und das letzte Wort hat wie immer in dieser Sendung der gefangene Radiojournalist Mumia Abu Jamal, und es wird so lange so bleiben, bis er endlich frei ist und hier einen neuen Jingle aufnehmen kann. Ich verabschiede mich bis in circa 2 Wochen, denke ich mal. Macht's gut, tschö. My name is Mumia Abu Jamal. I'm a journalist, a husband, a father, a grandfather, and an African American. I live in the fastest growing public housing tract in America. In 1981, I was a reporter for WUHY-FM and president of the Philadelphia Association of Black Journalists. Currently, I'm a writer and public radio commentator. I've been a resident on Pennsylvania's death row. This is Mumia Abu Jamal.